Der sechste Teil des Buches Alchemie von Matthias Schneider. Technokratie. Gedanke. Wer auf Anhieb alles richtig zu machen versteht, der bedarf keiner Kreativität. Balance. Abwarten bei Gedanken. Wer eine Sache vertreten hat, die falsch gewesen ist, macht der etwas Gutes? Wer eine Sache vertritt, die richtig sein wird, der macht etwas mit Sinn. Der Mensch dient vollkommen zu Recht der Wahrheit. Es ist wichtig, sich für eine geeignete Sache einzusetzen und auch etwas über das Dasein als Mensch zu erfahren. Idee: Auf das Beispiel nicht verzichten. Wer sich den Menschen in seinem Umfeld verständlich machen möchte, der sollte einschätzen, mit wem er es dabei zu tun hat. Da haben wir eine eigene Vorstellung entwickelt, die damit zu tun hat, was wir gekannt haben. Das sollte eine der Voraussetzungen sein, um mit anderen Menschen gut klarzukommen. Es wird von uns gewünscht, dass unsere Mitmenschen mit uns gut auskommen. Dazu wäre auch das Interesse der Menschen zu beachten. Es sollte von uns berücksichtigt werden, was sie gerne erleben. So kann ein gültiger Rahmen für solche Dinge gefunden und festgelegt werden, der ein gutes Gespräch ausmachen wird. Es kann von uns dank dieser Festlegung leicht veranschaulicht, vermittelt und besprochen werden, was zu sagen wäre. Im Verlaufe der ersten Gespräche mit anderen Personen in einem gewissen Umfeld erkennen wir auf diese Weise bald, was erwünscht ist. So etwas berücksichtigen wir. Das wäre der Vermittlung einer Sache zuträglich. Bei den nachfolgenden Gesprächen können jene vom jeweiligen Gegenüber bereits zuvor angedeuteten Gegenstände, Inhalte oder Themen seines Interesses wiederum von uns angesprochen werden und dabei eigene Gedanken dazu ins Gespräch einfließen. So kann sich manches Wort ergeben. Es wäre gut, sein Gegenüber auf die ihm bekannten Dinge anzusprechen, anstatt im Ungewissen zu stochern. Das soll möglich machen, dass man sich gerne mit uns austauscht. Für die Mitmenschen von uns sollte es möglich sein, dass man auf eine gewöhnliche Weise mit ihnen spricht. Das möchte uns befähigen. Was gesagt wird, stellt beispielhaft dar, was auch gewünscht ist. Da erkennen wir bald, mit wem wir es zu tun haben und was uns der Umgang mit ihm bedeutet. Impuls. Treue. Worte sind Resonanzen. Wer sich den Worten gewidmet hat, wird dabei vielleicht die Frequenzen auffinden und die Erfahrung der speziellen Natur der Sprache machen. Nachdem ich die Klänge der Stimme eines anderen Menschen beachtet habe, bedarf ich einer Rückkehr zu mir selbst. Es ist stets mein Ziel gewesen, anderen Leuten genügend Raum zu geben. Aber ich brauche auch den Bezug zu mir selbst, um klarzukommen. Ich besinne mich. Was mich ausmacht, das zeige ich meinen Mitmenschen auch an. So können sie mich besser verstehen. Mit der Häufigkeit der Begegnungen sollte das Miteinander besser werden. Dafür treten wir ein. Das machen wir wahr. Impuls, Balance. Weniger Elend ist besser. Mehr Leid soll also etwas Schlechtes sein. Manches Gute habe ich mir gewünscht, und doch sind nur wenige Sachen davon in Erfüllung gegangen, die ich im Leben für mich gebraucht habe. Selten sind die Momente des Glücks. Auf unverdiente Art habe ich vieles für mich erreicht. Das stimmt mich nicht besonders zufrieden. Grundsätzlich habe ich mich nach der Verwirklichung einer Situation gesehnt, in der alles für das Dasein von mir gut wäre. Dafür habe ich mich stets bereit gemacht und so nach und nach meinen Weg zu diesem Dasein gefunden, wie ich es heute führe. Das ist so wahr. Ich weiß, dass das Gute eine gewisse Bedeutung für mich hat. Ich habe davon abgeleitet, was von mir zu tun wäre. Das schaffe ich zumeist. Das Schlechte wie auch das Gute habe ich unterdessen für mich erhalten, weil nur beides zusammen real sein kann. Das eine ohne das andere wäre nichts gewesen. Da habe ich meine Schieflagen dezimiert. Nach und nach habe ich neben der Geradheit meines Wesens auch die Drehung gelernt. Meine Bahn ist nicht nur nach vorne ausgerichtet, ich vermag sie auch auf spielerische Weise zu begehen. Da fällt mir jetzt manches leichter als noch zuvor. Was ich schon für Leistungen erbracht habe, kennt keineswegs jeder aus seinem Leben. Darum scheint es mir so, dass es vonnöten ist, in moderater Weise von meinem Leben zu sprechen und nicht so dick aufzutragen. Man sollte sich bei mir wohlfühlen und gerne mit mir umgehen. Davon habe ich mehr als von einem prahlerischen Gehabe, das die Menschen verjagt. Da tut die Einsicht Not, dass es nichts bringen würde, mit den Trümpfen um sich zu werfen. Das Leben sollte einfach sein. Gezinkte Karten haben dem Spieler keine Freude gemacht. Dokumentation. Sein Leben als Talfahrt verstehen. Schwer ist es, sein Leben und Dasein auf redliche Art zu führen, und schwer soll es auch bleiben. Das Gute zieht etwas Gutes nach sich. Das sollte grundsätzlich jedem zugänglich sein, aber es sollte auch etwas sein, was für wenige Menschen limitiert ist. Alles kann niemand haben. Schon gar nicht wird es freigebig unter den Menschen verteilt sein. Es würde gar nicht einfach oder gar leicht sein, mit dem Dasein als Mensch zurechtzukommen, wenn man alles für sich erhofft hat. Es ist sicherlich nicht der Plan Gottes gewesen, den Menschen in ihrer Willfährigkeit entgegenzukommen. So glaube ich, dass wir uns für höhere Wesenheiten bereit machen können, aber ich habe nicht geglaubt, dass auch wir welche sind. Nein, die Menschen haben selbst nach der Wahrheit des eigenen Daseins zu suchen. Da gibt es etwas, was sie bestimmt hat. Es hat nicht genügt, an sich zu zweifeln. Man muss sich auch verwirklichen. Das Dasein als Mensch ist etwas Bedeutsames. Mensch zu sein ist eine besondere Gnade innerhalb dieser Welt. Mit dem Menschendasein ist ein ganzer Korb von Gelegenheiten verbunden, die wir erst noch ausschöpfen müssen. Gott hat es gegeben, aber es wäre an uns, den wahren Wert davon zu erkennen. Im schlimmsten Fall wird er es wieder von uns nehmen müssen. Das Leben des Menschen wird durch den Gang der Dinge bestimmt. Das Dasein ist voller Wandlungen. Das Dunkle und mit ihm der Schatten, etwas Kaltes und mit ihm das Nasse, würden die Kräfte des Menschen nicht allein aufzehren, sie haben auch diese auch wieder zu einem gewissen Anteil erneuert. Das Licht und mit ihm die Freude, etwas Warmes und mit ihm die Nähe, würden das Leben nicht allein erneuern, sie haben dessen Kräfte auch immer wieder aufgezehrt. Erst der schnelle Wechsel vom einen zum anderen verleiht dem Menschen die Robustheit, die ihn ausmacht. Der fortwährende Lichtschein hat das Auge geblendet. Andauernde Dunkelheit hat für den Geist einen Niedergang bereitet. Auch hierfür soll der Wechsel des Emanierten dasjenige sein, was den Menschen gestärkt hat. Wie schön ist doch erst die Kerze in der dunklen Nacht. Wie herrlich ist uns das frische, die Kehle herabrinnende Wasser aus dem tiefen Brunnen an einem heißen Sommertag vorgekommen. Das Leben von vornherein als Talfahrt zu gestalten, wäre in meinen Augen ein Akt der Voraussicht. Für das Ganze hat das zu einem Einklang geführt. Gibt gewisse Aufgaben, die von uns erledigt werden möchten, das gehen wir an und machen sie wahr. Man gestehe es den Dingen zu, dass sie aufgekommen sind und stattgefunden haben. Die Sachverhalte eines Lebens sollen fortbestehen, wie sie uns verliehen worden sind. Idee. Das Phänomen im Spiegel. Es sollte bekannt sein, dass diese Welt von ihrer Art gutartig ist. Möchte sie zuweilen auch schrecklich erscheinen, so bleibt das doch wahr. Kein Phänomen von uns ist dauerhaft vorgekommen. Da hat alles nachgelassen. Was uns belastet hat, das ist mit der Zeit vorbeigegangen. Ich glaube, dass es die Eigenschaft dieser Welt ist, warum so vieles trotz fragwürdiger Vorzeichen auf gute Weise gelingt. Impuls, der Geist des Menschen im Prisma. Das Licht der Dinge findet seinen Weg. Immer wieder schnappen wir etwas anderes auf, was sich in unserem Sichtbereich befindet. Es geht immer auch vom Menschen ein Licht aus. Das ist der Mensch nicht weniger als da ist der Mensch nicht weniger als irgendetwas auf der Welt gewesen. Ausgestattet mit der Kraft zur Vorhersehung einfacher Zusammenhänge, können wir etwas für uns vorbestimmen. Gedanke. Entrückung. Laufe nicht kreuz und quer durch den Wald. Orientiere dich nicht allein nur an Bäumen und Ästen. Suche dir dafür besser etwas Markantes aus. Verschaffe dir eine Kenntnis davon, wo du bist. Dabei erkennst du, was mit dir geschehen ist. Darüber denkst du nach. Eine eigene Zeit wirkt bei dir. Sie wird durch deine Bewegung verkörpert. Der Grund für die Eintönigkeit des Lebens wird so klar. Das wird alles etwas sein, was uns zuträglich sein sollte. Dadurch wird das Gedeihen und das Verderben der Dinge bewirkt. Hüte dein Wesen, bewahre dein Wissen gut. Schütze dich vor dem Niedergang. Lass nach, lass nach, lass nach. Impuls. Eine der Wahrheiten des Lebens wird wohl diejenige sein, dass man etwas belassen muss, um es erhalten zu können. Impuls. Ohne die Erinnerung an sein Dasein könnte der Mensch nicht vorkommen. Impuls. Die tatsächliche Kombination der Dinge eines Menschen ergibt seine Konfiguration. Da hat er, wie jeder andere Mensch, auch seine Eigenheiten. Mit jeder weiteren Ausprägung der Natur eines Menschen verliert sich etwas von seiner Kraft. Zugleich entsteht das Potenzial auf zauberhafte Weise. Da wandelt sich das Wesen des Menschen. Er ist einmalig. Idee. Höher, schneller und weiter soll das einfache Prinzip des Erfolgs sein. Tiefer, langsamer, enger soll das weitere Prinzip des Lebens sein. Es ist in Analogie zur ersten Aussage in Worte gefasst worden. Illusion. Sprachgestaltung. Sprache und Gedächtnis. Sprache. Sprach. Sprack. Spra. Spr. Sp. Gedanke. Ausgehend von dem kausalen Zusammenhang unserer Erfahrungen müssen wir einsehen, dass auch immer das Unerwartete etwas Mögliches ist. Kognition. Gedanke. Dunkelheit der Welt. Erst dort, wo zusätzlich zum Licht auch ein Resonator zu finden sein wird, ist es, was gemäß dem tatsächlichen vor Ort vorhandenen Spektrum an Energie eingefärbt. Gedanke, Lernvermögen. Ausgehend von der Erkenntnis des guten Werts des bestehenden Lebens sollte uns Menschen das eigene Glück vertraut sein. Es kommt unzweifelhaft vor. Gedanke, Realität. Die Lebenswirklichkeit eines Menschen ist gegeben. Sie macht das Ganze aus, was ihn bedingt. Dazu hat der Mensch einen eigenen Bezug. Alles, was er kennt, findet in seiner Nähe statt. Da bedeutet es ihm direkt etwas. Gedanke. Die Stimme eines Menschen. Das Lebensglück eines Menschen wird durch sein Verhalten bedingt. Dafür ist er selbst zuständig. Was wir mit Hilfe von Worten darstellen können, haben wir unseren Mitmenschen zumeist schon vermittelt. Das kennen sie von uns. Gehalt gleich Tonalität plus Aussagekraft des Wortes. Gedanke zur Gewöhnung. Was wir an uns als Lebendigkeit bezeichnen, soll an uns enthalten sein. Wir haben von Zeit zu Zeit etwas verspürt und unser Verhalten danach ausgerichtet. Leben, das ist die Sphäre der Umwelt plus die Wandlung des eigenen Verhaltens. Gedanke, ein Zustand. Das größere Ganze gibt allen Dingen ihren grundsätzlichen Rahmen vor. Ordnung gleich Chaos minus Energie. Gedanke. Bewusstsein, was wir selbst mit den eigenen Worten von unseren Gedanken und Ideen anderen Leuten wiedergegeben haben, könnten wir genauso gut auch zur Gestaltung unseres Lebens einsetzen. Das Ganze ergibt das Bekannte plus die Zuordnung der Erfahrungswerte. Gedanke, das Gegebene. Man erkennt das Gegebene, indem man es darstellt und sich dazu erklärt, was man daran abgelesen hat. Das Eigene ist gleich die Begrenzung des Gegebenen plus die Freizügigkeit. Gedanke, Antrieb eines Körpers. Nicht allein seine eigene Kraft, sondern auch die Leere würden den Schwung eines Pendels ausmachen. Bewegung ist gleich Potenzial plus Freiheit. Damit schließe ich schon wieder diese Lesung. Ich danke Ihnen. Einen schönen Nachmittag, Matthias Schneider.